on the warpath. Escape from the glamour and love. Humanity's imprisonment. With reassurance and tenderness. Weißt du, heute früh da kamen zwei kleine Mädchen und sie uns um einen Job gekümmert. Wir waren auf der Arbeitsvermittlung und da haben wir... Sous-titrage Société Radio-Canada.

Sex auf dem Klo, lieb schon. Sex auf dem Klo, scheiße, scheiße, ich krieg keinen mehr hoch. Scheiße, scheiße, mein Schwanz ist nicht groß. Scheiße, scheiße, ich krieg keinen mehr hoch. Scheiße, scheiße, mein Schwanz ist nicht groß. Scheiße, scheiße, ich krieg keinen mehr hoch. Scheiße, scheiße, mein Schwanz ist nicht groß. Impotente Sau, fick deine Frau. Impotente Sau, fick deine Frau.

Ja, das war jetzt. Wir fahren jetzt 12 Stunden Radio Blau und jetzt hört ihr wieder Radio Apollo als nächstes auf den bekannten Frequenzen, die ihr vermutlich schon eingeschaltet habt, aber wenn nicht, dann könnt ihr sie jetzt einschalten. Monique boit le thé. Daniel offre l'orangeade à Madame.